please talk to you for a minute? Enrico Ostendorf in the mix. Jetzt bei Radio MK. And I'll go talk, now it's just me and

to get to kannst dabei sein. Die 19. Eisborner Scheunenparty. Morgen mit feinster Rockmusik von UTB und Sharks auf der riesen Open-Air-Bühne. Top-DJs in der Scheune und als dritte Area die Cocktail-Remise. Infos auf scheunenparty-eisborn.de. Jede Menge Spaß wünscht Exclusive Mobile aus Wickede an der Ruhr. Ihr starker Partner für EU-Neufahrzeuge, Jahres- und Gebrauchtwagen. Wenn's hart auf hart kommt, brauchen Sie einen Spezialisten. Souverän übers Limit mit dem Mitsubishi L200. Jetzt als SUV-Star oder SUV-Star Plus Sondermodell. Ein echtes Arbeitstier. Bei Ihrem Mitsubishi-Handelspartner Autohaus Brenzel in Iserlohn an der Barstraße. Enrico Ostendorf in the Mix. Nonstop Music. Aus Berlin für Radio MK. Me gusta mi reggae.

Stunde Nonstop Music aus Berlin für Radio MK. If the energy is right, just come my way. Baby, touch me so nice, won't be in vain. Yeah, I can't even lie, I'm trying to see. Could you handle if I keep all the main? You've been saying I love for a while now, so I hope you're not planning to slow down. Would you act like there's nobody around? You've been saying I love for a while now, so I hope you're not planning to slow down. Can act like there's nobody around. When all you gotta do here is touch me how I want you to. Baby, take your time, I'm gonna make this good for you. Boy, I'll blow your mind, I promise now.